Ich kam sauber auf die Welt, blass wie Milch, weißes Fell. Elternhaus leicht kaputt, doch damals fehlte noch kein Geld. Zu einem Sportler zogen, den Kontakt mit vielen Drogen ab. Hängen mit Ganoven, der Teufel findet dich schnell. Dann kommt das Schicksal wie Ketzer, nimmt dich in den Schwitzkasten. Und die Hyänen, die darauf lauern, dass sie Schnitt machen. Im Schatten findet niemand seinen Weg. Dann ist es Kopf über Wasser oder leise untergehen. Dann war die Welt mein Problem, jeder Tritt von ihr tat weh. Und irgendwann wird jeder Hund mal aggressiv, wenn man ihn schlägt. Der Kopf geht kaputt, wenn man weiß, man kommt nicht klar. Und eigentlich hat man viel mehr Potenzial. Der Frust staut sich an und fuck dich jeden Tag ab. Und irgendwann erbrach ich dann einmal mein Inneres aus Blatt. Das Gefühl war kurz weg, nur in Ketten zu liegen. Und immer wenn der Beat läuft, hab ich Frieden. Zu viele Stimmen, die uns leiten. Zu viele Ketten, die uns halten. Wenn die Gedanken sich nur noch im Kreis drehen, wer soll uns beistehen? Denn da, wo die Mauern zu hoch sind, bleiben Träume auf dem Boden. Doch ganz unten ist lang nichts verloren, denn jeder Weg hier raus führt nach oben. Und jedes Mal, wenn ich rappe, brechen Mauern um mich auf. Diese Welt bekommt ein Farbton mehr als nur grau. Auf einmal führen Pilger aus dem Käfig heraus und alle Hunde durchbeißen ihre Ketten. Jedes Mal, wenn wir rappen, hört der Druck auf der Brust kurz auf, bevor der Frust sich taucht. Und auf einmal führen Pilger aus dem Käfig heraus und alle Hunde durchbeißen ihre Ketten. 1988, erblickt das Licht der Welt. Deine Mutter noch ein Kind im Kopf, doch das Herz macht halt was es will. Keine Perspektive außer wahre Liebe und dein Vater, der nie da war. Was soll aus ihm werden? Ein Versager, auch wenn Mutter nur das Beste für ihn wollte. War sie leichte Beute, weil der Kleine war der Teufel. Was Schule 24-7, hat nichts gelernt, aber immer noch dieses eine Lied im Kopf. Ja, er war blass wie Milch, weißes Fell, so naiv, glaubte alles, was der Wut ein Kleiner zählt. Kulturschock in CRB, kannte die Straße vorher nur von einer DVD, nicht mein Film. Doch Mucke bleibt Mucke, wie wenn man dasselbe Blut hat. Egal ob man es schwer oder leicht hat, nur Abfuck im Alltag. Wenn man wieder keine Zeit oder alles wieder leid hat, gelacht oder geweint hat. Jedes Mal, wenn ich rappe, brechen Mauern um mich auf. Diese Welt bekommt ein Farbton mehr als nur grau. Auf einmal führen Pilger aus dem Käfig heraus und alle Hunde durchbeißen ihre Ketten. Jedes Mal, wenn wir rappen, hört der Druck auf der Brust kurz auf, bevor der Frust sich taucht. Und auf einmal führen Pilger aus dem Käfig heraus und alle Hunde durchbeißen ihre Ketten. Ah. Immer wenn ich im Studio bin, bin ich nicht draußen, wo die Fiends Shit kaufen. Die Jungs ihren Schnitt brauchen, du bist nur ein Schnittlauch. Fang an zu pumpen, ich lass mich nicht lumpen, denn ich kam ganz von unten, kam aus dem Dunkeln. Partys und Alt, mit Kopfschmerzen hart wie Asphalt. Doch ich stapel es bald, deshalb bin ich am Rappen. Für fettes Blink, fette Ketten, Edelsteine, Ringe, ich mach Action. Ich dreh auch für die Jungs, mach die Scheiße für sie, denn schon seit 2001 kick ich Reim auf Beat. Jedes Jahr was vergeht, ohne Paraphadien zu haben, steigert nur die Hitze meiner Artillerie. Fette Knarren, jede Zeile trifft, doch man vergisst, für die Kids hier ist jede Zeile Gift. Doch man vergisst, ohne Mucke werden wir oft schon ausgetickt. Lass mir nur den einen Augenblick, wenn ich rappe. Jedes Mal, wenn ich rappe, brechen Mauern um mich auf. Diese Welt bekommt ein Farbton mehr als nur grau. Auf einmal führen Pilger aus dem Käfig heraus und alle Hunde durchbeißen ihre Ketten. Jedes Mal, wenn wir rappen, hört der Druck auf der Brust kurz auf, bevor